Am Stadtrand von Daun entspringt die Dunaris-Quelle im heutigen Kurpark an der Lieser. In früheren Jahrhunderten wurde die Quelle Frauendrees genannt. Es handelt sich um eine wohlschmeckende und schwach eisenhaltige Quelle mit einem hohen Natrium-Magnesium-Hydrogen-Carbonat-Gehalt. Sie zählt zu den heilkräftigsten und stärksten alkalischen Säuerlingen Deutschlands. Mit ca. 11 Grad Celsius fließt das Heilwasser aus der Zapfstelle. Mit dem Trinken dieses Heilwassers kann einem Magnesiummangel und damit der Ursache von einer Vielzahl an Krankheiten entgegengewirkt werden. Ein Trinkgefäß bringt man selbst mit. Direkt neben der Zapfstelle befindet sich eine Kneipp-Kuranlage. Der Kurpark ist vom 2 Kilometer entfernten Dauner ZOB mit der Linie 560 zu erreichen. Das eher unbekannte Hitschemar hat sich vor rund 40.000 bis 70.000 Jahren mit ein bis zwei Eruptionen geformt und ist damit das älteste Mar der Holzmargruppe. In dieser Margruppe liegen nebeneinander aufgereiht das Hitschemar, das Dürremar und das Holzmar. Sie sind nacheinander von Nordwesten nach Südosten entstanden. Nach seiner Entstehung ist das Hitschemar jedoch schnell als sumpfiger Segtenried verlandet. Heute ist das Mar, das auf einer Höhe von 459 Metern liegt, mit seinen 60 Metern Durchmesser das kleinste Eifelmar. Es ist tief in die umliegenden Felder eingebettet, ist aber von der Kreisstraße aus gut zu erkennen. Der Trichter, in dem sich vulkanisches Auswurfmaterial vom Dürrenmar nachweisen lässt, weist eine Tiefe von etwa 5 Metern auf. An die Stelle des einst wassergefüllten Kessels ist ein mit Zecken und Binsen bestandenes Feuchtbiotop getreten. Neben vielen Vogelarten, die hier in Ruhe nisten können, fühlen sich insbesondere Kröten und Frösche wohl. Es gibt so viele, dass die Menschen aus der Region das Trockenmar nach seinen wichtigsten Bewohnern benannten. Denn Hitsch ist der Name der Kröte im örtlichen Dialekt. Man kann den Besuch beim Hitschemar gut mit einem Besuch der beiden benachbarten Mare kombinieren. Der Ort Gielenfeld liegt etwa 3 Kilometer vom Hitschemar entfernt. Gielenfeld ist mit dem Bus 560 aus Daun oder aus Bad Bertrich erreichbar. Der Rasberg zählt mit 665 Metern zu den höchsten Erhebungen der Eifel. Er liegt in Sichtweite der Hohen Acht, dem höchsten Berg der Eifel. An seinem Westhang befindet sich der 23 Hektar große Dr. Heinrich-Menke-Park, der aus einer annähernd typischen Heidelandschaft mit Heidekraut und ausgedehnten Wacholderbeständen besteht und einen geradezu montanalpinen Charakter hat. Benannt ist das Naturschutzgebiet nach Dr. Heinrich Menke, einem Biologielehrer aus Koblenz, der sich in seiner Funktion als Landesbeauftragter für den Naturschutz auch für den Erhalt der Wacholderheiden einsetzte. Nur wenige Naturwege erschließen das Gelände. Vom Wind zerzauste und von Schneelasten geformte Kiefern und vereinzelte rote Buchen kontrastieren mit verschiedensten Wuchsformen des Wacholders. Dazwischen leuchtet von Mai bis Juni der goldgelb blühende Ginster. Regelmäßig weiden Schaf- und Ziegenherden auf der Heide. Verschiedene Wanderwege führen durch das Gebiet, aber es gibt nur zwei Sitzbänke. Der Menke-Park liegt etwa 2 Kilometer nordwestlich des Dorfes Arft. Nach Arft gelangt man mit dem Bus ab Main. Wenig bekannt sind die Wacholderheiden am Wiewelsberg bei Beilstein. Dabei sind diese mit einer Fläche von rund 30 Hektar eines der größten Wacholderschutzgebiete in der Eifel. Bereits 1913 kaufte die Bonner Ortsgruppe des Eifelvereins die Wiewelsberger Heide, um das Gelände zu schützen. Besonders eindrucksvoll ist die Heidelandschaft im Juni, wenn der Ginster seine gelbe Blütenpracht entfaltet, das viel zitierte Eifelgold. Die Wacholderheide bei Beilstein galt bisher als Geheimtipp. Das liegt wahrscheinlich auch an der abgelegenen Lage von Beilstein. Der Ort ist vom Bad Neuenahr Ortsteil Ramersbach über eine enge und kurvenreiche Landstraße zu erreichen, von der schließlich eine Stichstraße abzweigt, die in Beilstein endet. Von dort geht es zu Fuß ca. 2 Kilometer leicht bergauf, auf den etwa 450 Meter hohen Wiewelsberg. Beilstein wird nur an Schultagen mit einem Bus ab Ramersbach bedient und dieser hält nur an der etwa einen Kilometer entfernten Hauptstraße.